Ich würde hier, wenn es so machen würde, Bock. Ich hoffe, dass es in uns ist. Ja. Mir geht davon, wo es lang. Ich würde mal.